fake brain stain in the matrix, really trying to get my papes. Players never doubt we getting paid. No me acuerdo a hacer. Players never doubt we looking with the fame. No me acuerdo a hacer. Some people really trying to grab my escape. No me acuerdo a hacer. The matrix really trying to get my papes. Me trae la pana. Players never doubt we getting paid. Another day and another dollar living in the bay. Bustin' for my baby, tryna plan my escape. I ain't staying in the matrix, really tryna get my papes. Ich öffne die Augen, ein Nachtvampir. Durste nach Blut und erscheint vor dir. Hast Elixier, was ich für mich brauch. Komm an dein Hals, mess die Halsreiter auf. Trinke dich aus, verteidigt dein Staub. Bin auch das Monster, was Kinder schlaf raubt. Riech mir verfault, grün, lila die Augen. Mein Grab, ja so düster, kein Atem, so raub. Keiner wird glauben, die Angst ist da. Im Auftrag des Todes, gefordert von Ra. Die Hirne gewaschen, mit Wichse bedichtet. Wird nur aus Angst, die Masse vernichtet. Angst, mein Name, bin nur ein Puzzlestück. Verschlungen, der Weiber bringt Darm zurück. Ich gönn euch den Haufen mit euren Ängsten. Mache aus Menschen die kleinsten Insekten. Ich bin ein gottverdammter Player und ich werd bezahlt, damit das Game besser läuft. Steig in meine Zahlen und ich mach Geschäfte mit deiner Angst. Folterwerkzeug auf der Strecke. Bang, dir den Teufel einzutreiben, ist voll mein Ding. Umsätze, sie floriert und die Kasse, sie macht Ching. Los, gib mir alles, was du besitzt. Dieser Funk, Shit, Memphis 666. Einen Ausweg aus der Matrix, den gibt es für dich nicht. Du endest in der Finsternis, gefangen in der Nacht. In dieser Welt geht es um Reichtum und Macht. Doch ich mach nur mehr Kohle, Atze. Hey, it's not about we getting paid. No more Kohle, Atze. Another day, another dollar living in.